Traurigkeit, Lächeln fällt bloß auf. Und dann sind alle wichtiger als du. Es ist der Sommerschluss. Red nicht über andere, rede über dich. Du bist hier nicht zum Spaß, halt nur das Glas und trinke nicht. Hier geht es nicht um Wahrheit, trag etwas dicker auf. Denn sonst sind alle wichtiger als du, das ist der Sommerschluss. Der damals mit dem Jahr und dich hab ich gesehen, als seinerzeit genau, ich bin ein Schnäppchen auf dem Sommerschluss. Verkauf die Eitelkeit. Dass du mich beachtest, wie mich das wieder freut. Ich küsse deine Füße, wenn du erlaubst, so Seligkeit. Jetzt muss ich aber weiter, halt mich bloß nicht auf. Da sind noch welche wichtiger als du, das ist der Sommerschluss. Der damals mit dem Jahr und dich hab ich gesehen, als seinerzeit genau, ich bin ein Schnäppchen auf dem Sommerschluss. Dich etwas auf, greif ganz tief hinein in den Grabeltisch vom Sommerschluss.